Kundgabe 4048. Empfangen durch Bertha Dudde am Pfingstsonnabend, 24.05.1947. Vorläufer des Herrn. Was den Menschen in der Endzeit geboten wird an Gnade und Liebesbeweisen Gottes, das kann sie vollauf entschädigen für die Nöte und Leiden dieser Zeit. Denn es sichert ihnen einen raschen Aufstieg, so sie nur die Gnadengabe auswerten und nach Seelenreife trachten. Es ist die Zeit, von der geschrieben steht, dass Gott im Geist bei den Seinen weilen wird bis an das Ende. Es ist die Zeit, da die Menschen ihn kommen sehen in den Wolken, wo die Verbindung zwischen Himmel und Erde auffällig sein wird, nicht nur in der Fantasie des Menschen, sondern in Wirklichkeit werden Lichtwesen auf Erden tätig sein und Licht verbreiten, und wo die Menschen belehrt werden aus der Höhe, wo Gott im Wort selbst zur Erde niedersteigt und den Seinen das Brot des Himmels darbietet, wo die Menschen schöpfen können, stets und ständig aus dem Quell des Lebens, weil Gott selbst ihnen den Lebenstrank anbietet, um ihnen Kraft zu vermitteln. In dieser Zeit wird einer von sich reden machen, der bestimmt ist, der letzte Bote zu sein vor dem Herrn, der ihn ankündigen wird als sein Vorläufer und der den Menschen die Wahrheit sagen wird, der ohne Scheu redet, obgleich er selbst dadurch in Gefahr kommt, ergriffen zu werden. Doch ihm gilt die Welt nichts mehr, und er tauscht gern das irdische Leben gegen das ewige Leben ein. Er fürchtet daher auch nicht die Welt, denn er weiß, wie nahe das Ende ist und was den Menschen bevorsteht, die nicht daran glauben. Auch sein Erscheinen ist eine außergewöhnliche Gnade. Werden sie doch durch ihn ständig aufmerksam gemacht auf das nahe Ende und also angeregt zur Seelenarbeit. Und ihre Blicke werden hingelenkt auf die Ewigkeit. Und ihm wird auch eine außergewöhnliche Kraft innewohnen, so dass er Kranke heilen kann und Hilfe dort bringen, wo solche erforderlich ist und von Seiten der Mitmenschen unmöglich erscheint. Denn er wird ein vorbildliches Liebeleben führen, und der Geist Gottes wird ihn erfüllen. Gott selbst wird wirken durch ihn. Und wer ihn anhöret, der höret Gott selbst. Er höret sein Wort durch Menschenmund, doch so, wie es von Gott ausgegangen ist. Und diese Zeit ist gekommen, die letzte Gnadenzeit, die großen Erfolg bringen kann für die Menschen, die nach Vollkommenheit streben. Und ob sie auch irdisch unsagbar leiden müssen, so sind sie doch im Vorteil, so sie nur die Gnade nützen. Denn nun wissen sie auch, dass das Ende nahe ist, weil sie in ihm den Vorläufer des Herrn erkennen und voller Freude nun ihn selbst erwarten, der auch bald erscheinen wird, um die Seinen zu erlösen aus größter Not und sie zu führen in ein Land des Friedens, wie er es verheißen hat. Amen.